Sie hörten im Rahmen unseres Schwerpunktprogramms 200 Jahre Französische Revolution das letzte Kapitel der 8. Kapitel Geschichte. Autor und Regisseur der Sendung war Peter M. Ladiges. Es sprachen Matthias Ponier, Charles Wirz und der Autor. Ton und Technik Heike Wey und Anne Anderer.